Wind. Wolken über Meer, sag mir, wo die Kinder sind. Möwenschrei, 10.000 Mal. Wo ist die Zeit, die mir deine Wärme gab? Denn mit dir ist sie gegangen, wie die Wellen aus dem Meer. Daran. Was bleibt ist Erinnerung, was fang ich jetzt an? Denk ich an die Sommernacht, da die war Schuld daran. Was bleibt ist Erinnerung, was fang ich jetzt an? Kalte Regen, toter Strand. Denn sie hielt uns gefangen, einen ganzen Sommer lang. Und nun ist sie fortgegangen. Sag mir, was fang ich jetzt an? Denk ich an die Sommernacht, die war schuld daran.